Und mit alten Kumpanen am alten Tresen in der alten Kneipe gestanden. Um 8 Uhr abends sind die ja schon besoffen, aber gegen Rauschgift. Und einer von ihnen sagte, meine Kinder, wenn die Haschisch rauchen, dann schlage ich sie kaputt. Hat sich da eigentlich irgendetwas geändert? In den letzten 10 bis 15 Jahren in der deutschen Provinz, ja, hat sich.